Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, wohnte der Demonstration für gemeinsamen Angriff der Teilstreitkräfte der koreanischen Volksarmee zum 85. Gründungstag der heroischen koreanischen Volksarmee bei. Um 10 Uhr vormittags traf er auf dem Flughafen der östlichen Front ein, wo er vom Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, dem Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Ri Myung-su, Generalstabschef der koreanischen Volksarmee und dem Armeegeneral der Landstreitkräfte Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte, empfangen wurde. Der Generaloberst der Landstreitkräfte Park Jong-chun, Leiter der Artillerieverwaltung der koreanischen Volksarmee, erstattete Kim Jong-un einen Empfangsbericht. Marschall Kim Jong-un schritt die Offiziere und Soldaten der Marine und der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte und die Elite-Artillerietruppen an der Front der koreanischen Volksarmee ab, die für die Demonstration für gemeinsamen Angriff der Armee zum 85. Gründungstag der koreanischen Volksarmee antraten. An der Beobachtungsstelle hörte er den Bericht über den Plan für die Demonstration für gemeinsamen Angriff der Teilstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und gab dann den Befehl zum Beginn der Demonstration. Die U-Boote gingen rapide unter und feuerten die Torpedos auf die feindlichen Kriegsschiffe ab. Die Yacht und die Überfallflugzeuge und die Bomber gelangten durch Tiefflug über dem Meer in den Luftraum über dem Ziel und unternahmen einen vernichtenden Bombenangriff. Kim Jong-un, der beim Angriff der U-Boote und Flugzeuge auf die Ziele zuschaute, meinte lobend, dass diese ihre Ziele genau treffen und dass die Besatzungen der U-Boote und die Kampfflieger hervorragend seien. Im Anschluss daran begannen mehr als 300 großkalibrige Selbstfahrgeschütze, die auf der mehrere Kilometer langen Strecke an der Küste standen, gleichzeitig zu feuern. Kim Jong-un sprach, die tapferen Artilleristen vernichteten ihre Ziele unbarmherzig. Sie schießen wirklich ausgezeichnet. Sie geben immer Treffschüsse ab. Es sei deutlich gezeigt worden, wie der Angriff der heroischen Artillerietruppen der koreanischen Volksarmee aussehe, die die feindseligen Kräfte erbarmungslos bestrafen. Weiter hob er hervor, die Demonstration für gemeinsamen Angriff der Teilstreitkräfte, die anlässlich des 85. Gründungstages der koreanischen Volksarmee im beispiellos großen Umfang stattgefunden habe, gelte als größte Hochachtung der starken Revolutionsarmee von Baekdusan und ewiger Ruhm für den Präsidenten Kim Il-sung, Gründer der revolutionären Streitkräfte, und den Heerführer Kim Jong-il, der diese hochentwickelt habe. So äußerte er seine große Zufriedenheit damit, dass die Demonstration erfolgreich durchgeführt wurde, und lobte die Offiziere und Soldaten, die an der Übung teilnahmen, für ihre Großtat. Die revolutionären Streitkräfte, die mit 2 Pistolen den ersten Schritt getan und 85 Jahre lang einen siegreichen Weg zurückgelegt hätten, seien heute zu einer unbesiegbaren starken Armee mit allen modernsten Angriffsmitteln entwickelt worden und trage an der vordersten Front für die Verteidigung und das Gedeihen des Vaterlandes ihre Würde als revolutionäre Armee der Partei restlos zur Schau, so betonte Kim Jong-un und gratulierte allen Offizieren und Soldaten der Volksarmee von ganz im Herzen zum Armeegründungstag. Er unterstrich, dank der heroischen koreanischen Volksarmee, die der Partei der Arbeit Koreas unwandelbare Treue halte, gleiche das sozialistische Heimatland einer uneinnehmbaren Festung und werde in diesem Land die Morgendämmerung für den endgültigen Sieg anbrechen.